So Typen wie mich, so Typen wie dich, wie kann man in diesem Land nicht leiden? Und wenn wir die Multikulti-Prozeduren stören, fangen die linken Spinner an zu weinen. Also lässt der Staat ein paar Mäuse springen, will die Rassismusrate zum Sinken bringen. Da muss ich immer lautstark lachen, wenn die sich alle zum Volldepp machen. Wenn der Gutmensch zwei Tage gegen Nazis demonstriert, nachts ausgeraubt und abgestochen wird. Hey, hey, und ihnen sei Dank, ich bin nicht behindert, nicht geisteskrank wie ihr, die ihr so auf Schläge steht und euer Leben lang auf Knien geht. Euch Asche wird's wohl ewig geben, ein bisschen Hoffnung ist nie vergeben. Ihr seid der letzte Abschaum, ich hasse euch wie die Pest. Euer bester Einfall, Selbstmord gegen rechts. Bei Typen wie mir, bei Typen wie dir, da schreien sie Zeta Mordeo und verbreiten ihre Schwindeleien in Büchern, TV, Radio. Kaum sieht er uns in Bild und Ton, kriegt das Borderline-Syndrom. Unsere Musik geht auf die Ohren, davon hat er Depressionen. Die Moral von diesem Lied, gegen rechts hilft nur der Suizid. Hey, hey, und ihm sei Dank, ich bin nicht behindert, nicht geisteskrank wie ihr, die ihr so auf Schläge steckt und euer Leben lang auf Knien geht. Euch Asche wird's wohl ewig geben, ein bisschen Hoffnung ist nie vergeben. Ihr seid der letzte Abschaum, ich hasse euch wie die Pest. Euer bester Einfall, Selbstmord gegen rechts. Selbstmord gehört.